eindeutig Polizeimunition. Die hatten ja keinen Durchsuchungsbeschluss. Und deswegen haben die dann gesagt, ja, da haben wir hier Munition gefunden. Da haben wir doch gleich wieder was gegen die. Sie wissen doch, wie das gemacht wird. Es wird einfach inszeniert. Ja. Wo wird hier noch der Paragraph 138 ZBO eingehalten? Nirgendwo. Nirgendwo. Waren alle diese 40 Wohnungsdurchsuchungen ohne Durchsuchungsbeschluss? Ohne. Alle. Von wem ging das aus? Hauptsächlich Finanzamt. Und da standen auch schon 4 Polizeiautos unten. Und was sich dort abgespielt hat, das kann sich keiner vorstellen. Und mein Mann war im Nachbarort auf Arbeit. Der hat gedacht, Mensch, was ist denn in Darmstadt los? Immer wieder Auto, tati. Ja, da haben wir hier 2,5 Stunden, haben wir im Flur alle Mann gestanden. Wie kam es denn? Die Polizei kam die Treppe hoch? Bitte? Die Polizei kam die Treppe hoch? Sie sind, was denken Sie, haben den einen, haben die Treppe dreimal hoch und runter geschleift. Der hatte so einen metallicfarbenen Motorrad-Overall an. Da waren lange, waren die Spuren davon noch zu sehen, bei uns im Hausflur. Warum hat man denn die Treppe rauf oder runter geschliffen? Moment, die kamen die Treppe rauf, die Polizei. Ja, und dann? Wir hatten ja die Haustür zugeschlossen. Unten wohnen ja die Schwiegereltern. Da bin ich runter, hab aufgeschlossen, wie sie geklingelt haben. Da habe ich gesagt, sie kommen hier nicht rein, das ist unser Grundstück. Wir haben sie nicht zu suchen. Und da hat er mich einfach beiseite geschmissen, so dass ich in die Garderobe geflogen bin. Und der mich dort ein bisschen abschützen wollte, der ist zu gar nicht gekommen, der hatte sofort die Handschellen. Den haben sie dann auch mitgenommen. Und dann kamen sie die Treppe rauf? Ja, und dann es waren ja 40 Mann dann da. Mit Hundestaffel, mit allem drum und dran. Bewaffnet? Bewaffnet, natürlich. Handschuhe an, Stiefeln an, kugelsichere Weste an. Richtig dolle. Und was für Waffen? Keine Ahnung, das kann ich nicht. Und dann gingen die in das Haus hinein? Umstellt, die haben. Ja, es war furchtbar. Das habe ich zweimal durch. Meine Schwiegervater, der 99 erhalb war und hochgradig dement, hat mich einfach in Handschellen gelegt, weggeschleppt. Draußen vor der Tür, ich war noch nicht weg hier, da stand schon der Sanka, hat unsere Eltern zwangseinweisen wollen in Heim. Er wollte alles in Beschlag nehmen, der Kreis hier auch. Unsere Hunde, alles, sollte alles weg. Und rein zufällig, also zufällig gibt es eigentlich nicht, es sollte so sein, kommt ein sehr guter Bekannter von uns und sagt, hey, was ist denn hier los? Ja, das wird sich kommen ins Heim und das und das und das. Hat er gesagt, das geht doch nicht. Und da hat einer unvorsichtigerweise gesagt, da wollen Sie vielleicht die Verantwortung übernehmen? Und der hat gesagt, freilich, mache ich. Und da musste er das unterschreiben und dann mussten sie wieder abziehen. Und wissen Sie, warum wir weg mussten? Für mich ist eine Auslösung verlangt worden von 20.000. Ist der Pohlmann aus Bielefeld? Hallo. Ich hatte heute schon mal angerufen. Ja, ich weiß. Wie fing das denn bei Ihnen an? Dieses Problem mit der Hausräumung. Erstmal sollte das Haus versteigert werden. Erstmal wollten sie das Haus versteigern. Die haben es auch versteigert. Dadurch aber, dass wir denen entsprechende Sachen, wir sind auch dort gewesen. Wir haben der Rechtspflegerin dort gesagt, also wenn sie das nicht in die richtige Reihe bringt und wieder in Ordnung bringt. Ich habe auch an die russische Militärstaatsanwaltschaft geschrieben. Die haben auch geantwortet und wir sind dort auch noch in Verbindung dorthin. Und die hat jedenfalls dann doch den Rückzieher gemacht und hat diese Versteigerung wieder rückgängig gemacht. Ja, wer wollte denn etwas versteigern? Die Bank, also anders. Die Sächsische Landesbank ist ja pleite gegangen und das hat die Baden-Württembergische Kreditbank aufgekauft. Mhm. Und die Baden-Württembergische Kreditbank hätte ja dann müssen auch die entsprechenden Umschreibungen mitteilen. Das hat sie nicht gemacht. Und dementsprechend können sie dann nicht ohne weiteres sagen, hier, das ist unsere. Vor allen Dingen, wir gehen bei Versteigerungen auch so ran, dass wir den nachrechnen, dass das, was zurückgezahlt wurde, schon bereits das übersteigt mit ihren Gewinnchancen, die sie haben, dass überhaupt kein Grund mehr der Versteigerung vorliegt. Und die ganzen Sachen haben wir halt dort gemacht und dann hat die den Rückzieher gemacht und hat die Versteigerung wieder rückgängig gemacht und hat uns auch mitgeteilt, dass kein Grund zu einer Räumung vorliegt. Die Bank hatte die eigene Versteigerung also ungültig gemacht. Die Bank hat zurückgenommen. Das ungültig gemacht. Das hat das Gericht rückgängig gemacht. Ach so. Das Gericht. Die Bank ist dann an das nächste Grundstück gegangen und hat dort wollen wieder versteigern. Aber das haben wir auch weggekriegt. Das ist auch nicht dazu gekommen. So, aber jetzt ist es halt, trotzdem alles rückgängig gemacht wurde, wird vom Amtsgericht Meißen, die gar nicht zuständig sind für diese, oder wären gar nicht zuständig, wäre es wirklich versteigert worden, dann hätte nur das Amtsgericht Dresden eine Räumung veranlassen können. Nicht das Amtsgericht Meißen. Sie haben dafür keine Zuständigkeit. Aber es wurde schon eine Räumung durchgesetzt. Eine Räumung ist einen Tag, nachdem es aufgehoben wurde, ist der Sohn, ich sage ja, auf die brutalste Art und Weise dort geräumt worden. Und jetzt schildern Sie mal in den Einzelheiten, was da genau passiert ist. Wie gesagt, wir haben das der Gerichtsvollzieherin mitgeteilt, dass diese Räumung ausgesetzt werden muss oder aufgehoben werden muss, aufgrund der Aufhebung der Zwangsversteigerung. Hat die aber nie interessiert. Sie ist früh um 8 mit ihren Umzugsfirmen von USD, das ist halt diese Firma, wo wir keinen Geschäftsführer rausfinden, ist die angerückt gekommen, hat Polizisten mitgebracht. Die Polizisten haben mit angezogenen Automatikpistole, haben die da in der... Maschinenpistolen? Bitte? Maschinenpistolen. Auf die Beine von den Leuten, die dort eben gewesen sind und gesagt haben, hier, das geht nicht. Und jetzt also wieder fort mit ihnen, zeigen sie uns, dass sie einen ordentlichen Räumungsbeschluss haben. Den hatten sie natürlich nicht, brauchen wir nicht, das ist so richtig, das ist alles in Ordnung. So, und da ist dann die Küche rausgerissen worden. Es ist also furchtbar zugegangen dort in dem ganzen, bei der ganzen Räumung, alles in Kisten. Das Tollste ist sogar, die ganzen Akten und Unterlagen sind vernichtet worden. Alles. Der hat weder einen Nachweis seiner Arbeit, noch hat er einen Facharbeiterbrief, noch hat gar nichts mehr. Es ist alles durch den Schredder gegangen. Wann ist es geschreddert worden? Ja, irgendwann voriges Jahr. Aber man muss doch solche Sachen aufbewahren und sie dem Eigentümer anbieten. Wie lange ist es aufbewahrt worden? Das weiß ich nicht. Die Versteigerung ist... Gott, das ist gegangen zu der Versteigerung und da ist er rausgeschmissen worden. Sie hat regelrechtes Zutrittsverbot bekommen. Warum? Ja, das haben die nicht begründet. Das haben die nicht begründet. Sie haben hier nichts dazu, verlassen Sie den Raum und wenn Sie das nicht freiwillig machen, dann lasse ich Sie rausschmeißen. Mhm. Was wurde noch alles mitgenommen? Ein Motorrad? Ein Motorrad, alle Möbel, alles. Es ist alles mitgenommen worden. Seine gesamte Kleidung, alles. Nur ist dieser Sohn ist ein Auslandsmonteur. Der ist manchmal ein, zwei Monate gar nicht zu Hause. So, und wie der nur wiedergekommen ist und wollte seinen Anorak da in der USD holen, also bei, also zumindest etwas auslösen dort von den Sachen, da hat es gelöst, nö. Geht nicht. Ging einfach nicht. Also es ist dort, was dort gelaufen ist, das kann man gar nicht auf, so in drei, vier Sätzen oder auch in einer halben Stunde einfach erzählen. Das ist sowas von Katastrophales, von Mafia-Strukturen, die dort in der Justiz am Amtsgericht beißen und mit dieser Gerichtsvollzieherin dort laufen. Also das sind Mafia-Strukturen. Und aller Wahrscheinlichkeit steckt halt dort dieses komische Rotlicht dahinter. Es gibt dort auch eine Gruppe, das ist, oh Gott, wie helfen die wieder? Piraten, nee. Die sind jedenfalls fürchterlich gefürchtet, weil die gehen rigoros gegen alles vor. Und wir vermuten nun schon fast, die sind dort auch in dem Rotlichtmilieu angesiedelt. Wir vermuten nur halt, dass das doch mit dazugehört, weil die eben gar keine Ruhe geben. Und wie gesagt, wir haben ja auch einen Rechtsanwalt. Der Rechtsanwalt hat zu mir heute früh erst gesagt, also Sie können mir es glauben, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Die ignorieren alles. Alles. Die interessiert nichts. Und die decken sich gegenseitig in einer Art und Weise, das ist so ein Filz, das kann man sich fast gar nicht vorstellen, dass es sowas gibt. Ja. Und jetzt geht es darum, dass auch noch eine 88-Jährige geräumt werden soll? Jetzt soll die Mutter, die 88-jährige Mutter, dort geräumt werden. Die Mutter ist seit diesem Vorfall mit dem Enkelsohn voriges Jahr, seitdem hat die Angstzustände, kann man sich gar nicht vorstellen. Ist immer in Angst, immer. Durch diesen ununterbrochenen Stress, den sie hat, hat sie eine fast Erblindung jetzt. So, die ist seit Januar ist die Augenoperation für Juli festgelegt gewesen. Für Juni festgelegt gewesen. Und jetzt ist die Operation gemacht worden und jetzt behauptet das Gericht, das hätte ja eher gemacht werden können, das liegt ja alles im Ermessen desjenigen. Also die Frau Schädel hätte sich ja eher operieren lassen können. Es gibt keinen Ehrentermin. So, und deswegen lehnen die alles, jetzt berufen sie sich eben drauf, das ist hinterhältig und das ist was weiß ich, dass die aber kein Gesetz und kein Recht ein überhaupt nicht akzeptieren. Darüber wird nie gesprochen, das übergehen die. Wir haben auch eine Schadensaufrechnung gemacht. Das juckt die nicht, die haben nicht widersprochen, die ist rechtens. Wir haben sogar den europäischen Vollstreckungsbescheid dazu. Den können die nicht widersprechen und trotzdem machen die einfach weiter. Und hinter all dem steckt diese Bank? Nee, die Bank ist das nicht. Anfangs war es doch die Bank, sagten Sie. Anfangs, ja, gut, aber das ist ja überall so. Aber das ist hier nicht die Bank, das ist jemand ganz anderes. Und diese Spedition, die dort geräumt hat, die heißt wie genau? USD. Umzüge. Spedition Dresden. Umzugsspedition Dresden. USD. Die haben überall ihre Niederlassungen oder hatten sie. Jetzt haben sie es reduziert, ich glaube, auf 4 oder 5 im Sachsen. Mhm. So, wir haben von denen keine Aufstellung bekommen, was mitgenommen wurde damals beim Tilo, gar nichts. Die verweigern alles. Wenn man zu den Leuten dorthin kommt, da gibt es keinen Chef und die dort sind, die können alle nicht reden. Das ist, als hätten die ein Schloss vor einer Busche. Das ist sagenhaft. Es gibt aber einen Geschäftsführer, den Sie da vermutet haben. Ja, das ist, wie gesagt, dieser Thomas Nitschke, der muss überall dort mit dabei sein. Bei der Immobilienfirma, jetzt weiß ich aber nicht aus dem Kopf, wie die heißt. Und dann gibt es also diese Immobilienfirma, eine Baufirma, eine Bausanierungsfirma, dann gibt es noch eine Werbefirma und das hängt alles zusammen. Das ist überall der gleiche Geschäftsführer. Das ist allerdings nicht der Nitschke, der heißt noch anders, aber überall der gleiche. Und da haben wir auch recherchiert und da sind wir auch auf Dinge gestoßen, ja, die sind mir gerade angenehm. Zum Beispiel in Berlin ist er dort auch in den Erpresserbereich bekannt. Organisierte Kriminalität? Ja. Bei Ihnen waren auch schon 40 Wohnungsdurchsuchungen? Ja. Gab es dafür einmal einen Beschluss? Nicht einmal. Ich habe sogar im Gefängnis gesessen. Man hat mich hier weggeschleppt vom Pflegestuhl meines Schwiegervaters, der 99 halb war und hochgradig demenz, hat mich einfach in Handschellen gelegt, weggeschleppt. Draußen vor der Tür, ich war noch nicht weg hier, da stand schon der Sanka, hat unsere Eltern zwangseinweisen wollen ins Heim. Wir haben, wie gesagt, eine Papageienzucht. Er wollte alles in Beschlag nehmen, der Kreistierarzt. Unsere Hunde, alles, sollte alles weg. Und rein zufällig, also Zufälle gibt es eigentlich nicht, es sollte so sein, kommt ein sehr guter Bekannter von uns und sagt, hey, was ist denn hier los? Ja, das wird, sie kommen ins Heim und das und das und das. Weil er gesagt, das geht doch nicht. Und da hat einer unvorsichtigerweise gesagt, da wollen Sie vielleicht die Verantwortung übernehmen? Und der hat gesagt, freilich, mache ich. Und da musste er das unterschreiben und da mussten sie wieder abziehen. Und wissen Sie, warum wir weg mussten? Für mich ist eine Auslösung verlangt worden von 20.000 und für meinen Mann 10. So, und das war am 23. Juli vorigen Jahres. Und am 31. August, das haben wir aber damals noch gar nicht gewusst, war die Versteigerung von unserem Grundstück angesetzt. Wir wussten das gar nicht. Aber es war sehr gut organisiert. Alles weg, das Haus steht leer, verlassen, hätten sie es ohne weiteres versteigert. Und Sie wären irgendwo in einer Anstalt gewesen? Und die wären ich wäre in der Anstalt gekommen. Ich hatte für Freitag schon einen Psychiatertermin, hatten sie schon festgelegt und ich habe immer bloß gehofft, hoffentlich schaffen die das, dass die mich noch Donnerstag, spätestens 14 Uhr war, glaube ich, der Termin, spätestens Freitag früh rausholen. Und Donnerstagnachmittag hatten sie dann das Geld zusammen und konnten mich rausholen. Sonst wäre ich wahrscheinlich auch weg gewesen. Für längere Zeit. Warum gab es bei Ihnen so viele Haus- oder Wohnungsdurchsuchungen, wo Sie sagten, es seien 40 Stück gewesen? Ich bin ganz gefährlich. Ich bin gefährlich für die. Das verstehe ich sogar. Wer hat schon gerne den Spiegel vors Gesicht gehalten? Keiner. Und ich bin halt ziemlich gerade, ich kenne mich sehr gut im Recht aus und ich lasse mir das halt nicht gefallen. Und ich habe, wo sie mich hier abgeführt haben, ich habe bis heute keinen Haftbefehl. Es gibt keinen. Was hat man denn bei Ihnen gemacht, wenn man bei Ihnen so viele Wohnungsdurchsuchungen gemacht hat? Ja, da hat man immer wieder irgendwas gefunden. Das fing eigentlich an mit dem Finanzamt. Da haben sie behauptet, wir hätten ein Schwarzkonto im Ausland. Wir hatten gar keins. Und ja, da haben sie angefangen. Immer wieder unter alles durchgewühlt. Immer wieder das Gleiche. Alles. Die sind unter die Betten gekrochen. Die haben die Schränke, die haben alles durchgespielt, alles. Ja, und dann, wie gesagt, das eine Mal haben sie ja auch alles durchgewühlt und dann haben sie einfach Munition liegen lassen. Angeblich gefunden haben sie. Wie gesagt, mein Mann war Sportschütze. Die Waffen hat auch, haben Man hätte aber Patronen gefunden, die wären dann aber nicht von Ihnen gewesen. Die man gefunden hatte. Ja. Wo wird hier noch der Paragraph 138 ZBO eingehalten? Nirgendwo, nirgendwo. Waren alle diese 40 Wohnungsdurchsuchungen ohne Durchsuchungsbeschluss? Von wem ging das aus? Aber jetzt sagten Sie ja, ist das Haus, da ja die Versteigerung aufgehoben ist, im Besitz dieser 88-jährigen Dame. Ja. Muss ich mal nachsehen. Einmal da gucken. Posteingang. Ja, hier, EM-Lausitz. Unrecht bei Geißler. Und dann SCHXDEL. Also, ja, ein Umlaut. Das ist angekommen. Eine Strafanzeige im Anhang. Gibt es denn irgendwelche neuen geplanten Aktionen, wo Ihre Gegner wieder anrücken wollen? Irgendwo. Es gibt. Was ist das für eine Gruppe? Wir haben eine Stiftung gegründet in England, sind aber dann zu den Danzigern übergegangen mit der gesamten Stiftung. Welchen Zweck hat die Stiftung? Unsere Stiftung hatte zum Ziel oder hat immer noch zum Ziel, die Umwelt wieder zu verbessern und vor allen Dingen, wir wollten speziell die europäische Wachtel wieder auswandern, auswandern, sage ich schon, auswildern. Was hat diese Stiftung mit Ihrer Angelegenheit dort zu tun? Ja, haben Sie da bei der Stiftung etwas eingezahlt? Und man vermutet vielleicht, dass andernfalls man an ihr Geld gekommen wäre. Meinte man denn von Seiten des Finanzamts, man bräuchte keinen Durchsuchungsbeschluss? Und ist das auch in der Wirklichkeit so? Ich weiß es nicht. Brauchen die einen Durchsuchungsbeschluss oder nicht? Vollmachten von der Verwaltung. Auf keinen Fall. Also sind die trotz ihres Status als Finanzamt an diesem Beschluss gebunden? Genau, und vor allen Dingen, was ganz wichtig ist, es muss ja dieser Durchsuchungsbeschluss nur von einem Staatsgericht kommen. Wo haben wir ein Staatsgericht? Der Paragraph ist abgeschafft. Er ist schon lange abgeschafft. Mit den Bereinigungsgesetzen? Wie wurde der abgeschafft? Der wurde einfach gestrichen. Sie wissen doch, wie das gemacht wird. Wurde einfach gestrichen. Und da wir keine Staatsgerichte haben, gibt es auch keine Richter, die zugelassen sind unter diesen Prämissen. Paragraph 16 GVG. Das sind also nur Schiedsrichter. Und Schiedsrichter haben nicht die Befugnisse, irgendwelche Dinge zu beurteilen. Sie können als Schiedsmann auftreten, aber mehr auch nicht. Haben Sie das denen schon mal so mitgeteilt? Natürlich. Wann zum ersten Mal? Wissen Sie was, wie ich geschrieben habe schon in meinem Leben? Ich glaube, das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich weiß es nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass die Ordnerweise meine Sachen haben. Und auch darüber verärgert sind. Sicherlich, ganz bestimmt. Ganz stark an, dass sie verärgert sein oder gewesen sind. Wenn ich zum Beispiel ich mache ein Schreiben an die Amtsgerichtsdirektorin von Görlitz und der ständige Vertreter Herr von Züster antwortet mir und schreibt mir, also meine Schreiben wird er in Zukunft nicht mehr beantworten. Ja. Kann es denn sein, dass diese ganzen Repressalien dadurch zustande gekommen sind, dass sie solche Papiere geschrieben haben, solche Briefe, wo es heißt, dass sie gar nicht legitimierte Richter sind und so weiter? Oder kam das erst hinterher? Man hat diesen Herrn aus dem Wege geräumt? Keine Ahnung, ich weiß nicht, was gewesen ist. Ich weiß es nicht. Ich habe mich dann auch nicht drum bemüht. Ich hatte ja mit mir zu tun. Und dann hatten Sie gearbeitet als, wie war das, Rechts? Nein, Angestellte? Dann habe ich ja schon mal gar nichts gemacht. 96 habe ich dann aufgegeben, habe 2 Jahre lang geheult. Kann man sicherlich verstehen. Hatte ja nicht einmal, die haben ja sogar meine eigenen Schlüssel beschlagnahmt. Ich hatte keinen Ausweis mehr, ich hatte gar nichts mehr. Ich war wirklich ausgezogen nackig. Sie sagten ja einmal bei einer dieser Wohnungs- oder Hausdurchsuchungen mussten Sie da so lange rumstehen. Wie war das denn? Erzählen Sie mal etwas über diesen Fall. Welche Uhrzeit? Von der Uhrzeit angefangen? Von der Uhrzeit an. Puh. Morgens? Das war ja, um 9 ungefähr. Und dann, was passierte um 9 Uhr? In allen Einzelheiten? Nee, anders. Das muss ich anders erzählen. Der Gerichtsvollziehung, ich habe denen immer gesagt, sie haben bringen mir nichts Unterschriebenes, sie wollen immer Geld von mir. Das geht nicht. Wissen Sie, ich bin nach wie vor Bürger des Deutschen Reichs und die kommen hier mit irgendwelchen Dingen und wollen für ihr Geld und das geht nicht. Deutschen Reich, das interessiert mich überhaupt nicht und kommen Sie, jetzt wird gezahlt und der war so brutal, der ist nachts um 9 ist der bei uns hinten in die Werkstatt gekrochen, also der hat sich hier aufgeführt, wirklich, kann man sich nicht vorstellen. Und dann hat einer gesagt, also pass auf, dann schmeiße ich das nächste Mal raus, wenn der kommt. Und das hat er auch gemacht, der hat ihn rausgeschmissen. Und von da an kam er ständig mit der Polizei. So, dann habe ich gesagt, wissen Sie, ist Ihnen das nicht ein bisschen lächerlich, wenn Sie mit der Polizei kommen? Und da kam er, ach so, und da hat er gesagt, so, wenn Sie immer von den Reichsdeutschen reden, ich möchte mal die Reichsdeutschen kennenlernen. Ich glaube, das ist kein Problem. Wenn Sie das nächste Mal kommen, dann bestelle ich ein paar. Und genauso habe ich es gemacht. Ich habe dann gesagt, hier, passt auf, da kommt der will aber Reichsdeutsche kennenlernen, da kommt doch einfach mal zu mir. Und da waren die alle so begeistert, da hatte ich hier so vielleicht 15 Mann hier. So, jetzt kam der und brachte zwei Weiber mit zu seinem Schutz und setzte sich hier an den Tisch. Und jetzt kamen nur die Leute hier bei mir aus der Wohnung also immer wieder vor noch dazu. Und da kriegte der Panik, weil die nur auch eine Videokamera hatten und Fotoapparat hatten. Und er kriegte richtig Panik. Haben Sie das gefilmt? Ja, aber die haben uns ja alles weggenommen. Wir haben da keine Bilder drüber. Das ist und dann? Und jedenfalls, der kriegte so eine Panik, das war ihm richtig anzusehen, der hat mit seiner großen Tasche um sich geschlagen, dass eine junge Frau eine ganz blaue Brust hatte und auch so waren ein paar, die wirklich richtige Schandflecke von ihm abbekommen hatten. Und nun hatten wir einen Fehler gemacht. Da war jemand dabei, der sagte, weißt du was, jetzt gucken wir mal, wo die hinrennen. Und da sind die hinterher, da sind die aufs Gemeindeamt. Und die standen nur unten, statt dass die weitergelaufen werden, haben sie so, sich ein bisschen provozierend dorthin gestellt. Und da ist die Türe auf, sind oben die Fenster aufgegangen im Gemeindeamt. Und naja, und die sind nur wieder hierher gekommen. Wir haben ein Protokoll dazu geschrieben über diesen Vorfall. Auf einmal sagt die eine, hey, jetzt kommen die Bullen. Und da standen auch schon 4 Polizeiautos unten. Und was sich dort abgespielt hat, das kann sich keiner vorstellen. Und mein Mann war im Nachbarort auf Arbeit, der hat gedacht, Mensch, was ist denn in Bernstadt los? Immer wieder Auto, tati. Und ja, da haben wir hier 2,5 Stunden, haben wir im Flur alle Mann gestanden, Hände. Wie kam es denn? Die Polizei kam die Treppe hoch? Bitte? Die Polizei kam die Treppe hoch? Sie sind, was sehen Sie, Sie haben den einen, haben die Treppe dreimal hoch und runter geschleift. Hatte so einen metallikfarbenen Motorrad-Overall an. Da waren lange waren die Spuren davon noch zu sehen bei uns im Haus. Warum hat man denn die Treppe rauf oder runter geschliffen? Das weiß kein Mensch. Das war denn ihre Panik. Wir wissen nicht, was der erzählt hat. Auf alle Fälle haben sie hinterher im Ort erzählt, wir hätten den schwer verletzt zusammengeschlagen. Und wir hatten dann alle 15 Mann eine Strafanzeige wegen Körperverletzung. Aber Moment, die kamen die Treppe rauf, die Polizei? Ja, und dann? Wir hatten ja die Haustür zugeschlossen, unten wohnen ja die Schwiegereltern, da bin ich runter, hab aufgeschlossen, wie sie geklingelt haben. Da habe ich gesagt, sie kommen hier nicht rein, das ist unser Grundstück. Hier haben sie nichts zu suchen. Und da hat er mich einfach beiseite geschmissen, so dass ich in die Garderobe geflogen bin. Und der mich dort ein bisschen abschützen wollte, der ist so gar nicht gekommen, der hatte sofort die Handschellen an. Und den haben sie dann auch mitgenommen. Und dann kamen sie die Treppe rauf? Ja, und dann es waren ja 40 Mann dann da. Mit Hundestaffel, mit allem drum und dran. Bewaffnet? Bewaffnet, natürlich. Handschuhe an, Stiefeln an, kugelsichere Weste an. Richtig dolle. Und was für Waffen? Keine Ahnung. Das Und dann gingen die in das Haus hinein. Die haben das Haus gestürmt. Meine Schwiegermutter war draußen im Garten, die durfte nicht rein, die musste auf die Toilette, die durfte nicht rein. Die haben das ganze Grundstück umstellt, die haben, ja, es war furchtbar. Das habe ich zweimal durch. Ja, jetzt erzählen Sie mal, was dann passierte, als Sie dort das Haus stürmten. Wo die das Haus stürmten, ja, wie gesagt, die wir unten waren, wir mussten uns an die Wand stellen und die oben in der Wohnung waren, die mussten sich halt hier, die durften sich nicht bewegen. Es waren überall Polizisten, es war wirklich, wer es nicht erlebt hat, kann sich es einfach nicht vorstellen. Aber wie gesagt, der Hammer ist eben dann, dass wir wegen Freiheitsberaubung und Körperverletzung Strafbefehl bekamen. Wurde der begründet? Der wurde nicht begründet. Brauchen Sie doch nicht. Wissen Sie doch, wenn einer von denen was behauptet, dann ist das so. Also ist der Strafbefehl auch wieder frei von Vernunft und frei von Verstand. So ist es. Und das Tollste war, wurde ich dann vorgeladen zur Gerichtsverhandlung. Ich bin natürlich nie gegangen. Stick war nicht unterschrieben, warum soll ich hingehen? Da kamen wieder 10 Mann und holten mich. 10 Mann! Was für eine Gerichtsverhandlung sollte das werden? Ja, das war die halt wegen Körperverletzung und was weiß ich, wo sie uns halt hier so festgehalten haben. Ich habe aber dort zu der Verhandlung aufgrund dieser, ich bin dorthin gekommen, ich habe gedacht, ich bin im falschen Film. Da waren rundherum um das Gericht war alles voll Polizisten, alles Polizeiautos. Die hatten in dem Gericht, hatten die aller paar Meter eine Gehsperre, wissen Sie, hier so Tische rein, so dass man immer wie Slalom. im Slalom laufen muss. Hatten die überall und überall wurde kontrolliert. Ich weiß gar nicht, was die gedacht haben. Ich weiß nur, was dort gelaufen ist. Ich habe keine Ahnung. Was passierte denn in der Verhandlung? Nur was passierte dort? Ich habe mich hingesetzt, ich habe gar nichts gesagt. Ich habe alles verweigert. Wie ging das aus? Nur, dass wir einen Strafbefehl bekommen haben von 3.800, glaube ich, oder so. Also ein Strafurteil Strafurteil, ne? für etwas, was Sie nicht getan haben. Für etwas, was man nicht getan Für hat. etwas, was die anderen getan haben, kann man sagen. Die anderen, aber wir haben das alle 15 Mann bekommen. Alle 15 Mann. Die haben sich also denn die Polizei war ja bis von Hoyerswerda hier. Das sind 100 Kilometer. Die haben sich den Polizeieinsatz richtig bezahlen lassen. Und das haben Sie zweimal mitgemacht. Bitte? Zweimal kam das. Ja, das andere Mal war zwar ein bisschen anders. Da hatten sie gegen alle, gegen meine Schwiegereltern, sogar gegen den 99-jährigen Schwiegervater von der GEZ in Haftbefehl. Weswegen? Wegen der GEZ. Und da sind die sogar und das. Man nicht sagen. Es ist einfach, wie gesagt, ich war im Nachthemd noch, das war früh um 7. Ich bin bis um 11 im Nachthemd hier rumgesprungen. Kam denn diese Strafverhandlung wegen der Vorfälle bei diesem Polizeieinsatz Ja. zustande oder wegen der Angelegenheit mit dem Gerichtsvollzieher, der da wütend war? Ja, das war ja ein. War ja ein. Der Gerichtsvollzieher hat wahrscheinlich im Wir wissen es nicht, aber wir vermuten es. Der hat dort in der Stadtverwaltung gesagt, hier, die sind auf mich eingegangen oder was weiß ich. Keine Ahnung, wir wissen es nicht. So, und daraufhin haben die gesagt, da müssen wir die Polizei holen. Anders wird es nie gewesen sein. Wir wissen es ja nicht, das erfahren Sie doch. Aber Sie haben den Gerichtsvollzieher und auch die Polizistin gar nicht angegriffen. Nee, überhaupt nicht. Im Gegenteil, wir werden uns hüten, gegen die vorzugehen. Die sind doch so brutal, das wissen Sie doch bestimmt Sie selber. hatten nur filmen und fotografieren wollen. Wir haben den Gerichtsvollzieher, den haben wir auch gefilmt. Aber wie gesagt, die Polizei hat ja alles mitgenommen. Alles. Und es ist so gut wie gar nicht zurückgekommen. Aber woanders haben Sie noch Bildmaterial? Wie meinst du das jetzt? Sie hatten ja gesagt, Sie hätten noch Fotos. Wovon weiß ich jetzt nicht? Weiß ich selber jetzt nicht, wo wir da gesprochen haben. wo die Polizisten draußen standen. Mit der Waffe. Von Geisler. Das ist Geisler. Das ist ein Radebeuler. Darf. Warum wir Sie eigentlich angerufen? Und da haben Sie noch Fotos von. Da haben wir noch Fotos. Kennen Sie denn ähnliche Fälle oder Situationen, wo das so abgelaufen ist? Noch schlimmer. Ja. Und was ist das, was noch schlimmer ist, zum Beispiel? Zum Beispiel, wenn Ihnen das alles weggenommen wird, wenn alles versteigert wird und Sie müssen auf Arbeit und wenn Sie heimkommen, ist alles leer. Nichts mehr da, alles weg. Wem ist das passiert? Das ist jemand in der Nähe von München passiert. Und was wissen Sie über den Fall? Haben Sie von dem Kontaktdaten? Von denen habe ich Kontakt, ja. Mit denen habe ich Kontakt. Können Sie die anschreiben, per E-Mail zum Beispiel? Ich habe vorhin gerade mit ihm gesprochen. Oder vielleicht können diese Leute mich einmal anrufen. Das ist möglich, ja. Wir wollen sowieso den Fall dort nochmal angehen. Aber bei Ihnen ist jetzt nur diese Hausräumung der 88-Jährigen in Zukunft wir vielleicht. Wir haben jetzt dieses Problem dieser 88-Jährigen. Und das muss auf jeden Fall verhindert werden, denn die würde garantiert dabei sterben. Gibt es denn da irgendeinen Räumungstermin? Den 7.7. Den 7.7. Ja. Nächste Woche Donnerstag. In welchem Ort genau? In Radebeul. Straße? Paradiesstraße 15 in Radebeul. Ja. Am 7.7. Uhrzeit? 9 Uhr oder 8 Uhr. Moment. Und das auch alles nur. 8 Uhr. Und das alles auch nur wegen irgendeiner fälschlichen, kann man sagen, wegen eines zurückgenommenen Räumungsbeschlusses, war das so? Wegen einer zurückgenommenen Zwangsversteigerung. Und das nicht zuständige Amtsgericht Meißen Räumung als Versäumnisurteil ergehen lassen. Haben Sie Akteneinsicht genommen? Ja, Akteneinsicht, ich habe ja die Unterlagen alle. Aber da muss doch irgendein Versäumnis begründet werden, dass ein... Es muss ja irgendwas versäumt sein, dass Sie irgendeinen Brief nicht wir aufgemacht hätten. Wir haben vorher geschrieben, wir haben das Versäumnisurteil, es sind aber Widerspruch, unbestimmtes Rechtsmittel eingelegt. Wir haben Rüge ausgesprochen, wir haben alles gemacht. Aber was sollten Sie denn versäumt haben? Ja, eben. Es muss doch vorher wenigstens irgendeine Verhandlung gewesen sein. Nein, es wird einfach behauptet, es ist verworfen worden. Sie können doch begründen, was Sie wollen. Wenn die nicht wollen, wird es verworfen oder zurückgewiesen. Es läuft doch immer gleich. So, aber das Allerschlimmste ist ja, dass sie diese alte Dame jetzt noch bedrängen mit einer Betreuung. Die wollen ja unbedingt eine Verfahrensbetreuerin unterjubeln, weil sie genau wissen, dass sie mit uns nicht das Spielchen treiben können. Und da werden Beschlüsse gefasst, da werden Ärzte dorthin delegiert. Und diese Drecksäcke, die machen das auch noch. Ich bezweifle, dass dieser Dr. Elefant überhaupt ein Doktor ist. Heißt der so? Der heißt so. Dr. Elefant. Dr. Elefant. Der hat verboten gekriegt bei uns schriftlich, dass er in das Haus kommen darf, dass er Kontakt mit der alten Dame aufnehmen darf. Der hat einfach die Tür aufgemacht und ist zielstrebig in das Zimmer. Also muss er gewusst haben, wo die liegt im ersten Stock. Ist der dort zu der rein und hat sich nichts halten lassen. Nochmal die Zwangsvollstreckung. Nein, die Zwangsversteigerung wurde aufgehoben. Die wurde aufgehoben. Und wäre sie nicht aufgehoben worden, hätte man versteigern oder räumen können. Dann hätte man auch nicht räumen können, weil diese Räumung vom Amtsgericht Meißen getätigt wurde, aber nicht vom Amtsgericht Dresden. Und nur das Amtsgericht, was die Versteigerung betreibt, kann eine Räumung anordnen. Und das war dieser Nitschke, der dahinter steckt? Ja. Diese Transportfirma. Und er sagt, er hätte eine Forderung, eine Ja, Geldforderung. jetzt behauptet er halt, dass die Frau Schäden Schulden hätte bei ihm. Ja, was denn für Schulden? Kann keiner erklären. Erklärt ihm niemand. Aber das muss alles in der Akte drin stehen. Also manipuliert und es fehlt sehr viel. Wer ist bei Ihnen die führende Partei? Ja. Wie lange schon? Ja, sicher. Kinderbordell Jasmin. Was hat er früher gemacht? Da war in Leipzig halt dort mit. Das ist der, der so viel Schmerzensgeld bekommt. Ja, richtig. 250.000? Nee, da kriegt er bloß 12. Oder Aber 50 hat er beantragt. insgesamt. 250 hat er beantragt, 12 kriegt er. So stand es jedenfalls irgendwo im Internet, habe ich mal gesehen. Aber diese Leute, die haben zum Beispiel hier in der Niestier-Ecke, geben Sie mal im Internet den Namen Bachmann ein. Richter Bachmann. Dieser Mann hat einen Pferdefuß, dafür kann er nicht. Aber es ist typisch. Was hat der gemacht? Gucken Sie einfach mal ins Internet. Da gibt es zum Beispiel den Jürgen Roth. Der wurde auch verurteilt. Dieser Journalist. Ja. Kennen Sie auch den Herrn Fassbender, der ist gefoltert worden. Kennen Sie den? Der ist jetzt fast arbeitsunfähig. Was wissen Sie über den Fall des Herrn Jürgen Roth? Welche Frau? Hier aus unserem Bekanntenkreis. Warum mitnehmen? Die wollten sie einfach mitnehmen. Ja, wir haben hier einen Haftbefehl, natürlich nicht unterschrieben, gar nicht. Ja, so. Aber die sind dann doch wieder abgezogen, weil die sind ja auch sehr gut bewandert im Rechtlichen. Und ich weiß gar nicht, wie viele Hausdurchsuchungen die hatten wegen dieser Sache auch. Wahnsinn. Und nie einen ordnungsgemäßen Durchsuchungsbeschluss. Auch kein Haftbefehl, nicht richtig. Alles bloß lieber entschuldigt? Haben Sie das mitgeteilt, wenn Sie was wollen? Eine Zeugenaussage, das wird nur schriftlich gemacht. Zu einer mündlichen Vernehmung wird er nicht kommen. Ja. So, daraufhin haben die denn früh, 6:45 oder 6:45, das wäre schon immer genau, haben die denn aus dem Bett geholt und weggeschafft. Haben wir hier alle, und wir haben da auch noch ein paar im Ausland, wir haben hier rumtelefoniert und gemacht, was soll das, warum, weshalb. Der hat eine Stunde den ganzen Vormittag, um 11 ist er dann in Görlitz gewesen, bei der, also er hat, den haben sie in eine Zelle, in so eine Ausnüchterungszelle in Zittau gesperrt, und dann haben sie nach Görlitz gefahren und dem Staatsanwalt Herrn Übele vorgeführt. Er ist 10 Minuten drinne gewesen. Es ist kaum was gefragt worden. Dann konnte er wieder gehen. In Zittau hat er sich ausziehen müssen, hat alles müssen, ja, ist er wirklich, ja, schikaniert worden, sagen wir es mal so. So, 10 Minuten, keine anständige Frage, gar nicht, und konnte dann wieder gehen, stand in Görlitz und haben sie, hat er gesagt, ja, die mich geholt haben, haben gesagt, die schaffen mich auch wieder heim. Nur, das wäre noch schöner. Naja, dann haben wir ihn dann geholt. Und nun haben wir auch die ganzen Akten wollen haben und das und jenes haben wollen. Und sie werden sich glauben, wir kriegen von der Polizei in Zittau gar nichts. Die antworten einfach nicht. Die ignorieren alles. Die reagieren gar nicht. Und dieser Übele, der, wir wollten nur ein Protokoll haben und auch vor allem den Vorführbefehl. Und siehe da, der konnte sich erinnern, der Vorführbefehl war vom Amtsgerichtsdirektor in Löbau unterschrieben. Und als wir den in der Hand hatten, war linksseitig gar nichts und rechtsseitig war es die Unterschrift von Herrn Übele. Also hatten sie die herausgenommen von dem. Sie hatten eine halbe Akte oder wie war das? Wir haben das Protokoll, das haben wir immer wieder eingefordert. Und bis wir es dann aber wie gesagt in einer verfälschten Art dann bekommen haben. Mhm. Ich tue zum Beispiel schon seit, weil angeblich angeforderte Unterlagen bei der Staatsanwaltschaft nicht eingegangen waren, tue ich bestimmt schon ein halbes Jahr immer regelmäßig, jeden Monat anfordern, eine Kopie des Posteingangsbuches. Ich kriege keine Antwort. Jetzt habe ich noch eine andere Frage, damit das Ganze ein bisschen schlüssiger wird. Dieser Spediteur, wie heißt er noch? USD. Der Mann, der dahinter steckt. Nitschke. Der Nitschke meint, er müsste Geld haben von der 88-Jährigen. Ja. Hat er denn irgendwas gepfändet? Ja, das muss man sich überlegen, was soll denn diese Räumungsklage bezwecken? Er müsste doch wenigstens sagen, ich pfände die Wohnung. Ja, er behauptet ja, er ist der Eigentümer. Er behauptet, er ist der Eigentümer vom Haus oder von der Wohnung? Vom Haus. Vom Haus. Und wie kann er das behaupten? Ja, kann er gar nicht. Aber er ist halt zumindest sein Rechtsanwalt, der hat eben behauptet, wir haben ja, das ist unser Eigentum. Aber das muss man doch nachweisen können, dass das nicht so ist. Ja, aber er braucht es nicht nachweisen. Warum? Weil das eben wirklich wieder der Sumpf ist. Aber Sie haben den Gegenbeweis? Den haben wir, freilich. Wie, wie heißt diese Urkunde? Katasteramt? Vom Katasteramt diese... Katasteramt, das ist in Großenhain. Das kann ich Ihnen jetzt in den... Ja, wie beweist man denn, dass man Eigentum an einem Grund... Also er meint, er hätte es durch die Versteigerung erlangt? Ja. Haben Sie das schriftlich von ihm, dass er behauptet, er hätte es ersteigert? Das steht irgendwo drin mit den... Aber vielleicht gab es noch nach der Aufhebung einen weiteren Termin? Nein. Das haben Sie auch schriftlich? Da müssen wir was schriftlich haben, aber wir haben nichts. Aber vielleicht hat man es Ihnen geheim gehalten. Nein. Das könnte man Ihnen ja auch verheimlichen. Nee, das hat keinen gegeben. Versteigerung lief ja schon ganz komisch. Deswegen hat die das ja auch rückgängig gemacht, nehme ich an. Das ist jetzt meine Vermutung, ich kann es nicht hundertprozentig sagen. Zu dieser Versteigerung ist dort dieser Stefan Nitschke nicht gewesen, sondern, also der es angeblich ersteigert hat, sondern halt dieser Thomas Nitschke. Mhm. Und dieser Thomas Nitschke hat einen Zettel der Rechtspflegerin gegeben. Und als ich das hörte, habe ich gesagt, so, jetzt geht ihr sofort dorthin und lasst euch die Akte zeigen. Das haben die gemacht, das ist so vielleicht 3 oder 4 Tage später gewesen. Und dieser, auf diesem Zettel stand, dass der Scheck nachgereicht wird. Mehr nicht. Der Zettel war dort in der Akte, damals. Mhm. So, nun haben die allerdings sich die Akte nicht kopiert. Das war der Fehler, den sie gemacht haben. So, und dann sind wir hin und haben die Akte sehen wollen. Und wir haben die Akte nicht gekriegt. Wir sind 3-mal dort gewesen. Jedes Mal waren wir irgendwo anders. Und wie wir das letzte Mal dort gewesen sind, dann haben wir gesagt, also passen Sie auf, wir geben Ihnen jetzt die Zeit bis nächste Woche Dienstag, da sind wir wieder hier und da liegt die Akte bei Ihnen und nichts anderes. Und daraufhin hat die wahrscheinlich die Versteigerung aufgelöst, weil wir genau wussten, dass dort mit dieser, alleine mit dieser Summe irgendwas nicht gestimmt hat. Dort laufen nämlich die, mit den Zwangsversteigerungen laufen die Geschäfte so. Wir haben uns ja dann selber mal in so eine Gerichtsverhandlung gesetzt und haben das wieder gesehen. Dass da Zettel abgegeben wird, das sind 3 oder 4 junge Burschen oder junge Männer. Die sind direkt dafür eingesetzt. Und vorher gucken sie sich das alles an und ich habe dann auch mal mit einem gesprochen, aber auch gerade wieder so ein Termin, wo die 3 rauskamen, wo wir auch bei der Rechtspflegerin halt wieder waren und dort die Akte sehen wollten. Da kam gerade einer raus dort und ich sag, hat man ihr Eigentum versteigert? Ja, sagt er, meine Wohnung. Ich sag, und, wer hat sie ersteigert? Na, hier so ein Jungscher. Und da sagt er dann auch noch zu mir, der hat sich aber vorher schon alles angeguckt. Also das ist irgendeine Mafia, diese Immobilienfirma, diese Bauträgerfirma und Umbaufirma oder wie die sich nur alles nennen. Also es sind irgendwie 3 oder 4 solche Baufirmen, die da zu einer Holding zusammengefasst sind. Mhm. Ihr Problem ist also, dass Sie nun diese am 7.7. diese Zwangsräumung abwenden müssen mit dem Beweis, dass Sie noch oder dass die Frau noch immer Eigentümerin ist oder der Sohn. Wie war das jetzt? Wer ist Eigentümer? Der Sohn? Die Tochter. Die Tochter, genau. Die Tochter ist Eigentümerin, weil die Zwangsversteigerung ja nicht stattgefunden hat. Genau. Aber derjenige, der dort anwesend war, behauptete, er hätte trotzdem ersteigert. Aber er beauftragt Gerichtsvollzieher mit der Räumung. Mit der Räumung. Der äußert sich gar nicht dazu. Mhm. So, und das, die Räumung war ja schon mal angesetzt und da musste die Frau Schädel 1000 Euro Sicherheit hinterlegen. Das hat sie auch gemacht, damit wir Ruhe dann hatten. So, diesmal wollen sie 2500 haben. Und da habe ich gesagt, das geht jetzt nicht mehr. Jetzt muss das Recht durch. Und Sie haben diese 2000 nicht bezahlt? Nee, die hat sie auch nicht. Wofür sollte die sein, damit? Na, als Sicherheitsleistung. Dass das die Räumung wieder ausgesetzt wird. Aber die wurde aus anderen Gründen ausgesetzt? Nee, die wurde damals ausgesetzt, weil sie, und wir haben auch jede Menge, haben wir dort veranstaltet. Aber zum Schluss haben wir gesagt, gut, die 1000 Euro dorthin und da hat sie dann, naja, widerwillig das abgesetzt. Ach so. Widerwillig abgesetzt. So, aber jetzt ist diesmal, also mit wissen Sie, ich habe nämlich so das Gefühl, ja gut, wir wissen, dass uns die Wohnung nicht gehört, aber wenn wir mal so regelmäßig mal ein bisschen Geld abpressen können, das ist doch nicht schlecht. Wird ja jedes Mal mehr. Vor allen Dingen die 1000 Euro, die sind ja nicht mehr auf dem Sicherheitskonto drauf. Das ist ja das Kuriose, das hat der Recht. dem Herrn Nitschke. Der meint, er hätte jetzt auch noch Ansprüche. Wahrscheinlich. Ist ja nicht begründet, warum. Es ist so einfach nur, weil wir nachgefragt haben und dann hieß es nötig. Wie viel, haben Sie immer nur denselben Rechtsanwalt oder mussten Sie auch Rechtsanwälte schon wechseln? Sie müssten die aber auch bekommen können. Ja, normalerweise nach dem Gesetz, ja, aber wo gilt hier Gesetz? In ganz wenigen Bereichen, wo es noch harmlos ist. Ja. Wenn es um wenig Geld geht. Ja, manchmal geht es bei 5 Euro schon los, dass sie verrückt spielen. Wenn jemand gerade auf der Abschlussliste steht, da spielt das keine Rolle, wie viel. Wie weit sind Sie bisher mit Ihren Rechtsmitteln gegangen? Naja, wir kommen schon ganz schön gut voran. Weil wir haben ja, wie gesagt, den Vorteil, dass wir als Danziger ganz anders auftreten können. Waren Sie auch schon beim Bundesgerichtshof? Da waren wir aber noch nie in den Danziger, als Danziger eingetreten. Das war vorher. Und beim Bundesgerichtshof braucht man eigentlich nicht gehen, weil die Richter ja auch keine gültigen Urteile setzen. Vor allen Dingen das Problem ist ja beim Gerichtshof, diese Richter sind ja nicht vom Volk gewählt. Das heißt also, sie können nur urteilen über das, was in der BRD geschieht. Aber wenn gegen die Gesetze der Alliierten verstoßen wird, sind die ja gar nicht befugt, ein Urteil zu sprechen. Und deshalb passiert dort auch nichts. So, und gerade diese Sache, die jetzt hier bei der Frau Schädel läuft, das ist ein ganz, ganz grober Verstoß gegen Artikel 25 Grundgesetz, gegen das Völkerrecht. Die verstoßen eindeutig gegen das Völker oder ja, verstoßen gegen das Völkerstrafgesetz. Das heißt, es ist normalerweise ein Fall für Den Haag. Das ist ein Kriegsverbrechen, was die machen. Denn die Haager Landkriegsordnung ist nach wie vor aktuell. Und alles, was hier läuft, läuft wirklich als Kriegslist. Nichts anderes ist das. Jetzt frage ich Sie aber mal was, Herr Pohlmann. Ja. Wie gehen Sie an die Sache ran? Denn Sie haben ja hier allerhand im Internet stehen. Was zum Beispiel? Bitte? Was meinen Sie, was ich da stehen habe? Ja, allerhand Beispiele hier. Aber wie gehen Sie an die Sache ran? Wie machen Sie das? Das Einfachste ist, dass ich nun erst einmal diese Angelegenheit rundsende und da gibt es einige gewisse erfahrene Rechtsanwälte im Ruhestand, die Sie wahrscheinlich auch kennen, die dort vielleicht gewisse Erfahrungen mit haben. Kennen Sie zum Beispiel Menschen wie Herrn Plantico oder Schrammen oder Schmidt? Rechtsanwalt Schäfer. Lutz Schäfer. Ja. Ich kenne eigentlich die ganzen Leute alle. Schrammen? Schrammen sagt mir nicht jetzt. Ja. Aber Plantico und auch hier der Schmidt, Friedrich Schmidt und also ich, wie gesagt, ich bin ja nur schon lange genug. Thorsten Ramm? Bitte? Thorsten Ramm? Ja, wichtig ist, dass die Personen, die dort namentlich bekannt sind, dass die auch mit dem Namen veröffentlicht werden. Ja, und auch die Herren, die dahinter stehen, ja. Die von der CDU, die da hat sich mal einer so sehr aufgeregt, weil ein SPD-Politiker gesagt hätte, das wären totalitäre Methoden, was man dort bei dem Steuerfahnder Schmenger und seinen Kollegen gemacht hätte. Aha. Kennen Sie den Fall? Wurden ja von einem korrupten Psychiater für krank bezeichnet und dann waren sie eben beruflos und die Steuersünden mehrerer Banken wurden wohl dadurch dann nicht aufgedeckt. Und da hatte ein Politiker gesagt, einer von der SPD, das wären totalitäre Methoden oder so in der Art. Und ein CDU-Politiker, der auch jetzt wohl im Bundestag sitzt, hat sich ganz gewaltig darüber aufgeregt und mit dem Finger rumgewuchtelt in so einer Sendung. Diese Bürschchen, die müssen mit ihrem Gesicht und mit dem, was hinter ihnen alles passiert, in die Öffentlichkeit. Und dann ganz besonders bei den Wahlen auf große Plakate. Wie viele Personen kennen Sie denn in Ihrem Umfeld, die auch so denken und etwas erlitten haben? Haben Sie eine Liste? Ja, es ist wichtig, dass Sie eine Liste machen, denn die Menge der Personen ist ja letztendlich entscheidend. Wer eine Liste nicht macht, der hat viel versäumt. Nur die Menge der Menschen ist hinterher entscheidend. Können Sie so eine Liste in den nächsten Tagen machen? Was Sie haben, Telefon oder E-Mail und so weiter. Warum das? Was für Ansichten hat er da gehabt? Hat er denn das Finanzamt akzeptiert? Was hatte er denn im Finanzamt geschrieben, was dann zu diesem Gewerbeverbot geführt hat? Nein, aber Sie hatten doch irgendetwas gemacht, worauf sich dann dieses Gewerbe. Davor, davor. War das irgendwo so, dass für eine Kiste 50 Cent gefordert wird? Wie war das denn? Man hat also der Frau Geißler verboten, ihre eigenen Sachen zu ersteigern? Ja. Hat man ihr verboten? Warum? Haben Sie den Eindruck, dass das denn diese Zustände sich verschlimmert haben? Seit oder war das schon immer so? Seit 50 Jahren? Also war es zu DDR-Zeiten besser? Seit die Wiedervereinigung gewesen ist, wurde es dann mafiös. Zu DDR-Zeiten angeschwärzt, ich hätte Geld unterschlagen. Da habe ich beim FDGB in Berlin angerufen. Da ist mir eine Rechtsanwältin kostenfrei zur Verfügung gestellt worden. Ich war innerhalb von 14 Tagen wieder rehabilitiert. Ich konnte sogar sagen, was ich für Ansprüche stelle. Es gab natürlich auch Schweinereien. Das ist solche falsche Krücken wird es immer geben. Das ist nun mal so. Aber man kam zum Recht, wenn man sich bemühte. Ich habe auch zu DDR-Zeiten keine Probleme gehabt. Wenn es immer hieß, ja, das durfte nicht. Ich habe alles gedurft. Ich war aber in keiner Partei. Ich war nirgendwo dabei. Ich habe mich früher nicht einfangen lassen und ich lasse mich auch heute nicht einfangen. Aber ich kam zu meinem Recht. Sind Sie am Wochenende telefonisch erreichbar? Ich bin immer erreichbar, wenn ich nicht gerade im Garten bin. Ja. Wäre es denn für diese alte Frau möglich, dass sie an dem Tage einfach mal den Lebensmittelpunkt wechselt? Wenn wir es bis dahin nicht zum Stillstand bringen, diese ganze Geschichte, was ich immer noch hoffe. Ich weiß nicht, Sie haben ja jetzt nur noch keine Gelegenheit gehabt, sich die Strafanzeige anzugucken. Noch nicht. Sehr gut, wenn Sie mir auch dieses Foto senden können, wo diese zwei Personen mit den Maschinenpistolen fotografiert wurden. Wenn es ein digitales Foto ist, lässt es sich doch sicherlich versenden. Kennen Sie die Webseite kriminalstaat.de? Ja, habe ich mir angeguckt. Da gibt es ähnliche Fälle der unangenehmen Art. Und ich werde mich dann vielleicht nächsten Tag nochmal melden. Ja, okay. Ansonsten würde ich auch Ihre Telefonnummer weitergeben, damit man auch Sie auch erreichen kann. Okay. Bis dahin dann. Auf Wiederhören. Ja.